Gedicht 10 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Doch Liebe, einfach Liebe, ist schon köstlich, ist wohl des Nehmens wert. Das Feuer leuchtet gleich viel, ob Tempel brennen oder Werk. Unkraut und Zedern glühen mit gleichem Licht. Und lieb ist Feuer, wenn ich sagen muss, ich liebe dich. Gib acht, ich liebe dich. Steh ich verklärt vor dir, verherrlicht da, und fühl mein Antlitz leuchten wider dich. Nichts ist gering in des geringsten Liebe. Wer Gott liebt, sei's ein Wurm, Gott nimmt ihn an. Und was ich fühle, überstrahlt wie Blitz die matten Züge dessen, was ich bin. So wächst Natur durchs große Werk der Liebe. Ende von Gedicht 10.